Aquí comienza Niemand's Land. Una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Verehrte Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch das Gefühl, dass dieser Planet nicht mehr gerettet werden muss, weil es sich einfach nicht mehr lohnt? Dieses unbestimmbare Gefühl, von schwer bewaffneten Geisteskranken regiert zu werden, die man aber gewähren lassen muss, weil sie uns sonst alle umbringen? Von Leuten, die uns Tag und Nacht einreden wollen, wir wären Opfer von einem Dutzend verschiedener Verschwörungen? Von Leuten, die uns ständig von guten Kriegen, schönen Betrügereien, goldenem Dreck, giftigem Essen und der bösartigen Natur unserer armen Nachbarn überzeugen wollen? Vergessen Sie das alles jetzt für 2 Stunden und seien Sie willkommen im Niemandsland auf Contrabanda 91.4 FM in Barcelona. Mein Name ist Detlef Jaskatz und ich werde versuchen, Sie 2 Stunden lang davon zu überzeugen, dass der Planet gerettet werden kann, dass Geisteskranke aus den Regierungen entfernt werden können, dass die Verschwörungen politische Manöver sind, dass wir nicht unbedingt Gift essen müssen, dass wir keine Millionen brauchen, dass die meisten Erdbewohner schöne, kluge, starke Menschen sind. Wirklich wahr, da die Weiche längst sich stellt und alles unaufhaltsam rollt. Skrupellose Bauern fair, weltweit an der Macht. Schwarmdemente Spieße und so brav dahin gebracht. Angst, die verblendet, verblödet und manipuliert. Letztlich Idiot, ignorant und ohne Plan, demagogisch verführt. Zu Hass und Rassenwahn, Manikse Keime zu kurz, fühlen sich ständig bedroht, mitleidlos irgendwie verholt. Es gibt Menschen, die jammern auf hohem Niveau. Spürst du die Ruhe vom Sturm? Wird hier nie der Jack bekannt für seltsame Ruhe? Vom Sturm, da war doch jetzt schon eins. Ruhe vom Sturm. Rechte Pharisäer, scheinheilig und feist, brenn die Barbarei, radikal, ich mach's befreit. Schweinebauverkäufer, miese Package Deals. Inflation der Bilder, gute Miene, böses Spiel. Lehe, flehe, und die Wahrheit humpelt hinterher. Die schlimmste Lehe sind die, wo man selber dran griff. Ich komme für wie ne Kreisel, der rotiert bis er fällt. Zeitgeist zum Monster mutiert. Erntet jetzt, was ihr seht. Fake News gezielt in Gesetz. Algorithmen, Twitter, Alternative Facts. Spürst du die Ruhe vom Sturm? Könnt ihr nicht irgendjemand bekannt für seltsame Ruhe vom Sturm? Da war doch jetzt schon ein. Yeah. wird immer schwer, du bleibst zurück und an, der Donnerschlag, als wird jetzt gesprengt, dann der Sturm und der Rennen und ich schrei, die Luft ruhig versenkt. Von dem Album Alles fließt, Ruhe vorm Sturm, Bapp, die Stimme von Herrn Wolfgang Niedecken. Nach wie vor immer sensibel für die Zeitläufte. Es ist Montag, der 12., ne? Jo, es ist Montag, der 12. Oktober 2020, offizieller Feiertag hier in Spanien. Ich befinde mich kurz nach 12 Uhr mittags hier an der Plaza San Jaume. Rechts von mir der Palau de la Generalitat, links das Rathaus. Hier steht ein Typ mit Indepe-Fahne und schreit nach Freiheit und ruft Libertad. Er ruft. Es ist ein überzeugter Independentista. Er richtet sich an Ada Colau, ans Rathaus. Und ruft Freiheit, Freiheit. Und jetzt nennt er die Namen der sogenannten politischen Gefangenen oder der gefangenen Politiker, die einen versuchten Separatismusprozess in Gang gesetzt hatten und danach ja, von der Justiz verfolgt wurden. Ist ein älterer Herr, so ich tipp mal 65 mit Krückstock. Der hat über seinen doch sehr großzügigen Bauch eine Indepe-Fahne gespannt. Er hat einen roten Hut auf, da steht Katalonien über alles und hat eine Maske und schreit den Balkon vom Rathaus an. Jo, es ist der 12. Oktober, Nationalfeiertag in Spanien, in Barcelona auch. Und hier sagt man, cada loco con su tema, jeder Verrückte singt sein eigenes Lied. Vor dem Palau de la Generalitat sind 2 Dutzend Zelte aufgestellt, da protestieren die Diskotheken- und Nachtclubbesitzer, ich habe gerade unterschrieben aus Solidarität, die wollen, dass die Öffnungszeiten wieder etwas besser werden, sie wollen wieder aufmachen, sie verlangen auch wirtschaftliche Hilfen. Der einsame Rufer darf, der singt jetzt die katalanische Nationalhymne und ja, so hat jeder hier sein eigenes Ding, was hier läuft. Und ich gebe zurück ins Studio. Oder ich gebe zurück an mich selbst. Cada loco con su tema. Das ist Barcelona in Zeiten der Pandemie. Das ist ungefähr das, was wir haben. Es ist vielleicht wie im Mittelalter. Es fehlen noch die Totentänze und die öffentlichen Orgien. Dann wäre das Panorama komplett. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabandler in Barcelona. Die Welt hat einen neuen Krieg. Im Konflikt um Bergkarabach sieht sich Armenien nicht nur von Aserbaidschan angegriffen, sondern auch von der Türkei. Von Erivan, der Hauptstadt Armeniens, sieht man an klaren Tagen den schneebedeckten Gipfel des Ararat. Der Berg liegt in der Türkei, aber er gilt den Armeniern als Wahrzeichen ihres Landes. Er erinnert sie an ihre verlorene Heimat jenseits der Grenze und an den Völkermord, dem die Armenier dort ab 1915 ausgesetzt waren. Die Küste wollt ihr definieren. In diesen Tagen, da Armenien sich im Krieg mit seinen Nachbarn Aserbaidschan und der Türkei sieht, ist die Erinnerung an den Genozid lebendiger denn je. Wenn man den armenischen Premierminister Nikolai Paschinyan reden hört, dann ist das Jahr 2020 nämlich so etwas wie die Fortsetzung des Jahres 1915. Was das Osmanische Reich 1915 begonnen habe, die Ausrottung der Armenier, das wolle die Türkei ein Jahrhundert später fortsetzen, so erzählte es der Premier diese Woche dem Spiegel in seinem Regierungssitz in Erivan. Siegreich letztendlich, denn sie hüllt wie oft beschworen Steine, malt den Sand so fein wie Stundengläser, Eieruhren ihn brauchen zum Zeitvermessen und für den Unterschied von hart und weich. Siegreich auch, weil niemals müde, den Wettbewerb wer von uns beiden. Die Existenz seines Volkes stehe auf dem Spiel. Das sind schrille Töne. Tatsache ist, dass ein drei Jahrzehnte alter Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan in diesen Wochen neu entbrannt ist. Es geht um Bergkarabach, eine mehrheitlich armenisch bewohnte Region, die sich von Aserbaidschan abgespalten hat. Die nicht anerkannte Republik Arzach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, kontrolliert und beschützt wird das Gebiet von Armenien. Unter den vielen eingefrorenen Konflikten, die mit dem Ende der Sowjetunion entstanden sind, stehen sich in diesem die Gegner am unversöhnlichsten gegenüber. Umgekehrt, wenn du bist wild und laut und tosen, aber aus dem uralten Streit ist unversehens ein neuer Krieg geworden. Und das liegt auch am türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Anders als in früheren Jahren, als es zu einzelnen Gefechten an der Frontlinie kam, hat Aserbaidschans autoritär regierender Präsident Ilham Aliyev sich diesmal offenbar zum Ziel gesetzt, ein und für allemal das gesamte Territorium zurückzuerobern. Auf Zivilisten nimmt er keine Rücksicht. Das zeigt der tägliche Beschuss der größten Stadt von Bergkarabach, Stepanakert. Warum hast du mich verlassen? Das einzige Land, das ihn in seinem Vorgehen offen bestärkt, statt zu einem Waffenstillstand aufzurufen, ist die Türkei, Aserbaidschans historischer Partner. Die Aserbaidschaner sind ein muslimisches Turkvolk. Sie sprechen eine dem Türkischen eng verwandte Sprache. Als zwei Staaten ein Volk hat Erdogan das Verhältnis beschrieben. Die Türkei hat mindestens 1000 syrische Rebellen als Kämpfer gegen Armenien angeworben. Türkische F-16-Kampfflugzeuge wurden auf einem aserbaidschanischen Flughafen gesichtet. Der türkische Außenminister sprach offen von Solidarität auf dem Schlachtfeld wie am Verhandlungstisch. Und so sieht sich das kleine Armenien mit seinen 3 Millionen Einwohnern derzeit von einer doppelten Übermacht angegriffen. Vom dreimal so großen, ölreichen Aserbaidschan im Osten und von der Mittelmacht Türkei im Westen. Die Armenier, sagt Premier Paschinyan im Interview, sind im Südkaukasus das einzige Hindernis für eine expansionistische imperiale Politik der Türkei. Es geht ihm zufolge also gar nicht um Bergkarabach, sondern um eine Art Anschluss Aserbaidschans an die Türkei, bei dem das dazwischenliegende Armenien nur störe. Die armenische Notlage erklärt die schrillen Töne Paschinyans, aber sie rechtfertigt sie nicht. Der Premier ist ein Populist, der mit scharfen Äußerungen zur jetzigen Eskalation beigetragen hat. Ohne Not, aus innenpolitischen Erwägungen, hat er 2019 auf einer öffentlichen Kundgebung in Bergkarabach verkündet: Arzach ist Armenien, Punkt. Das war eine lautstarke Absage an alle Friedensverhandlungen. Sie entsprach der Stimmung im eigenen Land. Die Bereitschaft für einen Deal mit Baku, Teile der besetzten Gebiete abzutreten, ist dort über die Jahrzehnte geschwunden. Aber sie widerspricht jeder staatsmännischen Vorsicht. In den Ohren der Aserbaidschaner klingt die Unterstellung, ein neuer Völkermord sei geplant, völlig absurd. Schließlich sind viele Gebiete, um die derzeit besonders heftig gekämpft wird, menschenleer, seit armenische Truppen die aserbaidschanische Bevölkerung von dort vertrieben haben. Sie schufen damals eine Sicherheitszone um das umstrittene Gebiet Bergkarabach herum. Aber gerade weil der Streit so komplex ist, gilt es, einfache Tatsachen festzuhalten. Was jetzt im Südkaukasus stattfindet, ist mehr als das Aufflammen eines alten Konflikts. Es ist ein regelrechter neuer Krieg zwischen Staaten, vom Angreifer kühl geplant und mit neuester Technik und massivem Truppeneinsatz geführt. Dieser Krieg richtet sich auch gegen die armenische Bevölkerung in Bergkarabach. Ihre Vertreibung scheint Teil des Rückeroberungsplans. Beides müsste die Weltgemeinschaft zu klaren Worten gegen Aserbaidschans Angriff und seine Unterstützung durch Ankara veranlassen, ohne dabei Armenien durchgehen zu lassen, dass es seinerseits aserbaidschanische Zivilisten beschießt. Bleibt die Frage, was Russland tut, die traditionelle Schutzmacht Armeniens. Der Kreml hält sich bisher zurück. Ich bin auf meinem Berg. Einem schwarzen Garten zwischen Himmel eingeklemmt. Russland werde seinen Bündnisverpflichtungen nachkommen, sagte Paschinjan vorsichtig im Gespräch mit dem Spiegel. So hat das auch Putin formuliert. Aber Russlands Präsident hat klargestellt, dass diese Verpflichtungen sich nur auf das Gebiet Armeniens beziehen, nicht auf Bergkarabach. Ich verlasse einen Artikel von Herrn Christian Esch, veröffentlicht im Spiegel vom 10. Oktober diesen Jahres. Die Welt hat einen neuen Krieg. Im Konflikt um Bergkarabach sieht sich Armenien nicht nur von Aserbaidschan angegriffen, sondern auch von der Türkei. Zerbricht ein Paradies. Meine Sys und Diastole. Dazwischen der Moment, getragen von den Vögeln, die hier zu Gange sind. In der Enklave meines Herzens, in der ich mich verliere. Feinsten über Wolken und die Stadt. Nagorno-Karabach. Nagorno-Karabach. Nagorno-Karabach. Hola, estáis escuchando Ni Man's Land, Contrabanda FM 91.4. Wir waren beide schon auf komischen Wegen und haben uns beide keine gute Zeit gegeben. Doch jede Erfahrung darf auch irgendwann wieder gehen. Unsere Erinnerungen sollen uns nie im Weg stehen. Wir lassen sie gehen, gehen, gehen. Gehen, gehen, gehen. Wir rennen nicht weg vor dem, was wir erleben. Wir bleiben dran und werden auch diesmal alles geben. Und alles, was weh tut, darf auch irgendwann wieder gehen. Unsere Erinnerungen sollen uns nie im Weg stehen. Wir lassen sie gehen, gehen, gehen. Gehen, gehen, gehen. Du und ich, wir wandern und immer. Alles wieder stimmt. Wir kennen das Gefühl, getrennt zu sein. Und doch sind wir für alle Zeit verbunden. Wir kennen das Gefühl, verloren zu sein. Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Wir lassen uns gehen, gehen. Zu viel reden und würden lieber mit uns schweigen. Und alles, was uns schwerfällt, ist uns nie mehr zu schwer. Schenk mir ein bisschen Mut, ich weiß, es wird alles wieder gut. Du und ich, wir wandern und immer. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts, Le Monde Diplomatique, Audios, geht es heute um das Thema Essen und Pandemie. Das Essen und die Pandemie von Manfred Kriener. Die Corona-Pandemie hat alle Kontinente erfasst. 5 Milliarden Menschen verharrten im Lockdown mit geschlossenen Grenzen, geschlossenen Häfen, Märkten und Restaurants, unterbrochenen Transportketten, eingesperrten Arbeitern. Wenn das normale Leben plötzlich stillsteht, ist neben dem sozialen Kosmos vor allem die Wirtschaft betroffen. Dabei gehörten die Lebensmittelproduktion, Landwirtschaft und Fischerei zu den Sektoren mit spektakulären Einbrüchen. In Deutschland sorgte die Spargelernte für den ersten Schock. Spargelbauern standen mit Verdrussgesichtern vor ihren von Plastikfolien geschützten Erdhügeln und berichteten von bis zu 100.000 Erntehelfern, die normalerweise das Edelgemüse stechen. Doch normal war nichts mehr, denn Innenminister Horst Seehofer hatte die Grenzen geschlossen, die Saisonarbeiter aus Osteuropa hatten keinen Zutritt. Es folgte die groß angelegte Aktion »Bauer sucht Helfer«. Über verschiedene Internetportale wurden Heerscharen heimischer Arbeitskräfte angeworben. Binnen 5 Tagen meldeten sich bei den Jobbörsen 30.000 Helferinnen und Helfer. Hobbygärtnerin 61 Raum Nordhessen würde gern auf freundlichem Bauernhof 2x2 Stunden die Woche aushelfen. Die rührenden Angebote konnten die Krise nicht stoppen, zumal es 3 bis 4 freiwillige Hilfskräfte braucht, um die Arbeitsleistung eines einzigen rumänischen Saisonarbeiters zu ersetzen, der unter dem Druck seines Arbeitgebers bis zu 12 oder auch mal 14 Stunden am Tag mit hoher Effizienz arbeitet. Bei deutschen Spargelstechern stellten sich zudem schnell orthopädische Komplikationen im Rückenbereich ein. Als der Druck immer größer wurde, gab Seehofer nach und ließ 40.000 Erntehelfer in eigens gecharterten Flugzeugen einfliegen, später folgten weitere 40.000. Da war längst unübersehbar, dass das deutsche Ernährungssystem ohne die Schattenarmee der Niedriglohnarbeiter aus Osteuropa zusammenbrechen würde. Unser Ernährungssystem ist nicht krisenfest, das zeigt sich jetzt in aller Härte, gab Agrarexpertin Katrin Wenz vom BUND zu Protokoll. Wenige Wochen später standen erneut migrantische und osteuropäische Hilfsarbeiter im Brennpunkt. Die deutschen Schlachthöfe entwickelten sich zu Corona-Hotspots, immer neue Standorte rückten in die Schlagzeilen. In Coesfeld, Birkenfeld, Dissen, Bad Bramstedt, Oer-Erkenschwick, Straubing-Bogen und zuletzt vor allem in Reda-Wiedenbrück hatten sich mehrere tausend Arbeiter angesteckt. Das Virus zerrte die verheerenden Arbeitsbedingungen und die Struktur unserer Fleischerzeugung ans Licht. Das Billigfleischsystem wird nicht nur auf dem Rücken der Tiere, sondern auch auf dem Rücken der Menschen exekutiert. Miese Bezahlung trotz Knochenjobs, unwürdige Unterbringung in containerartigen Verschlägen, dazu schlechte hygienische Verhältnisse, fehlender Luftaustausch und unzureichende medizinische Betreuung. So waren die Arbeiter dem Virus fast schutzlos ausgeliefert. Viele fuhren nachts um 3 im engen Sammeltransport, auch mit Husten und Fieber, immer noch zur Arbeit, weil sie jeden Euro brauchen. Auch in anderen Ländern wurden gerade die Schlachthöfe zu Brutstätten der Epidemie. Die Folgen von Pandemie und Lockdown auf das soziale Leben und auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln hat indes viele Gesichter. Sie sind außerhalb Europas ungleich heftiger. Die Welternährungsorganisation FAO bilanzierte schon im Mai, dass weitere 45 Millionen Menschen durch die Pandemie in akute Nahrungsmittelnot geraten seien. Das fängt bei Millionen Kindern an, denen das Schulessen fehlte, eine fest einkalkulierte und oft kostenlos angebotene Mahlzeit. Die Menschenrechtsorganisation FIAN International schätzt, dass mit der Schließung der Schulen weltweit 320 Millionen Kinder den Zugang zum täglichen Schulessen verloren haben und damit ihre wichtigste Mahlzeit. Aufgeschobene und verzögerte Ernten in vielen Teilen der Welt brachten zudem Millionen von Saisonarbeitern um ihr Einkommen. Umgekehrt fehlten dort, wo geerntet wurde, all jene Arbeiter, die wegen der Reisebeschränkungen die Felder nicht erreichen konnten. In vielen Ländern, so die FAO, waren die Bauern gezwungen, Milch wegzuschütten und verderbliche Produkte zu entsorgen oder unterzupflügen. Es fehlten Erntearbeiter, Abnehmer, Transportmittel. In Indien wanderten Millionen arbeitslos gewordene Arbeitsmigranten und Tagelöhner, die auch in der Landwirtschaft beschäftigt werden, zu Fuß zurück in ihre Heimatdörfer, oft mehr als 500 Kilometer weit, ohne Essen, ohne Schutz, bei mehr als 40 Grad. Heftige Spuren hinterließ das Coronavirus auch in der Fischerei. Schnell hatte die Schließung der Restaurants und Hotels die Nachfrage nach Frischfisch und auch die Preise auf Talfahrt geschickt. Gleichzeitig verbannte der Lockdown unzählige Kleinfischer in die Häuser. Viele Häfen waren für ausländische Schiffe gesperrt, ebenso waren die Fischmärkte geschlossen. Den großen Trawlern fehlte außerdem das Personal für weitere Fangfahrten. Auch Industrieschiffe sind mit Billiglohnarbeitern aus allen Ecken der Welt besetzt, die üblicherweise nach monatelangen Fahrten komplett ausgetauscht werden. Der Austausch konnte jetzt nicht vollzogen werden, weil die Arbeiter weder aus- noch einreisen durften. Es gab auch keine Flüge mehr in die Hafenstädte. Naturschützer konnten der Fischereimisere immerhin eine positive Seite abgewinnen. Gönnt die Corona-Pandemie den überfischten Weltmeeren eine Erholungsphase? Die Organisation Global Fishing Watch, GFW, wertet Satellitendaten aus, die große Trawler erkennbar machen. Die Fischereibeobachter dokumentierten, wie die Pandemie den Fischereidruck in den Weltmeeren reduzierte. Vom 11. März, als die WHO den Corona-Ausbruch offiziell zur Pandemie erklärte, bis Mitte Mai sind die Fangfahrten industrieller Schiffe um geschätzt 10% zurückgegangen. In europäischen Gewässern fiel der Rückgang noch deutlicher aus. Über mehrere Wochen seien die Aktivitäten der europäischen Fangnationen um 50% und mehr regelrecht eingebrochen, schreibt GFW. Die EU-Kommission schätzte die Umsatzeinbußen der Fischer- und Aquakulturbetreiber auf 30%. Für den afrikanischen Kontinent gibt es keine vergleichbaren Zahlen. Fischereiexperte Francisco Mari von Brot für die Welt berichtet von schlimmen Konsequenzen für den Fischhandel in Abidjan in der Republik Côte d'Ivoire, ehemals Elfenbeinküste. Dort leben tausende Frauen von den Beifängen industrieller Trawler, die sie günstig aufkaufen, auf Märkten anbieten und über Sammeltaxen und Touristenbusse auch ins Hinterland bringen lassen, ein ausgeklügeltes Versorgungsnetz. Doch die Fischmärkte waren geschlossen und von den Trawlern konnten die Frauen auch nichts mehr kaufen, weil sie nicht zu den Docks durften. Wenn sie nichts verdienen, können sie, so Mari, aber nicht das teure Benzin für die Außenborder der heimischen Kleinfischer vorfinanzieren, an deren Fang sie beteiligt werden. Für die Kleinfischer beginnt im Juli die Hauptsaison. Sie sind auf diese Art der Kofinanzierung angewiesen. Inzwischen sind die Fischmärkte auch in Abidjan wieder geöffnet, aber nur mit Masken und in begrenzter Zahl begehbar. Zudem hätten, wie Mari berichtet, Zwischenhändler die finanzielle Schwäche der Frauen ausgenutzt und sich in die Lieferkette hineingedrängt. Die Händler wollen jetzt selbst die Beifänge der Trawler auf- und weiterverkaufen. Für die ausgebooteten Frauen hat sich der tägliche Überlebenskampf zugespitzt. Dagegen erscheinen die europäischen Versorgungsnöte eine ganze Nummer kleiner. In Frankreich ist ausgerechnet der Käse, der Stolz der Nation, in die Krise gerutscht. Der Absatz ist zusammengebrochen. Weil die Restaurants geschlossen waren, fehlte den Produzenten und Affineuren der wichtigste Abnehmer. Kühe, Ziegen und Schafe machen aber keine Corona-Pause, also musste täglich weiter gemolken und Käse produziert werden, der immer länger reifte. Eilig änderte die französische Regierung per Dekret die strengen Herstellungsvorschriften, unter anderem für Bleu d'Auvergne, Comté, Saint-Nectaire und Fourme d'Ambert. Jetzt dürfen bestimmte Käsesorten länger reifen bei kühleren Temperaturen. In den Vogesen betreiben Laura und Lionel Waxler einen kleinen Hof mit Restaurantbetrieb. 25 Kühe liefern die Milch für ihre verschiedenen Käsesorten, die auch an umliegende Geschäfte verkauft werden. Während des Lockdowns, der in Frankreich Confinement, Ausgangssperre, genannt wurde, ging der Absatz um 80% zurück. Was tun? Um ihren Käse, der Sorte Munster, nicht auf den Müll zu werfen, ließen ihn die Waxlers einfach im Keller weiter reifen. Das noch gut genießbare Ergebnis war, nach mehreren Wochen, ein kräftiger, mit feinem essbaren Schimmel überzogener Munster, der auf den Namen Le Confiné, der Eingesperrte, getauft wurde. Womöglich wird er jetzt regelmäßig produziert. Frankreich hat eine neue Käsesorte. Manfred Kriener ist Umweltjournalist und Autor. Zuletzt erschien von ihm »Leckerland ist abgebrannt«, »Ernährungslügen und der rasante Wandel der Esskultur«. Stuttgart, S. Hirzel, 2020. Copyright Le Monde Diplomatique, Berlin. Ακούτε την Βέτερη Ζώνη. Niemandland. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Niemandland. Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten. Sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die, die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie Erbarmen und Vergeben und wo immer es ging, Lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne. Dass ihr sie zu euren Knechten macht, ihr mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Wahn nicht geben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 179. Hitlers und Mussolinis Militärhilfe für Franco, zweiter Teil. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. ...1939 war das Deutsche Reich zum wichtigsten Handelspartner Spaniens aufgerückt und verdrängte damit die traditionellen Handelspartner Frankreich und Großbritannien. Das nationalistische Spanien erklärte sich ausdrücklich bereit, den Deutschen das größtmögliche Warenvolumen zur Verfügung zu stellen. Der Handel mit Deutschland machte schließlich bis zu einem Drittel des spanischen Außenhandelsvolumens aus. Da dieser Warenaustausch auf der Grundlage von Kompensationsgeschäften stattfand, erhielt Franco auch keine Devisen, mit denen der Handel gegenüber anderen Staaten hätte gestärkt werden können. Dies zementierte die Abhängigkeit zu Deutschland weiter. Da die Waffenlieferungen an die Aufständischen aus Mangel an Devisen und Edelmetall wiederum auf Kreditbasis erfolgten, verfügte die Reichsregierung zudem stets über ausreichende Liquidität, um die Rohstoff- und Warenimporte zu finanzieren. So misslang den Deutschen beispielsweise zwar die Übernahme des Eigentums an verschiedenen britischen Bergbauunternehmen, gleichzeitig aber gelang es ihnen, die auch von den Briten benötigte Rohstoffproduktion dieser Unternehmen an sich zu reißen. Für das Dritte Reich hatte Spanien im Sinne der Neuordnung des europäischen Wirtschaftsraumes die Funktion eines Rohstofflieferanten in Abhängigkeit von den Bedürfnissen des Deutschen Reichs inne. Im Sinne der Interessen des Vierjahresplanes setzte sich Göring auch gegenüber Wirtschaftsminister Hjalmar Schacht und Kriegsminister Werner von Blomberg durch, die sich beide für eine Begrenzung des deutschen Engagements auf der Iberischen Halbinsel ausgesprochen hatten. Die Entsendung der Legion Condor hatte in diesem Sinne nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftspolitische Hintergründe und stellte einen qualitativen Sprung im deutschen Engagement dar. Göring jedenfalls und mit ihm der Apparat der NSDAP wurden damit sowohl in wirtschaftlicher wie in militärischer Hinsicht zu Hauptakteuren der deutschen Intervention in Spanien. Die letztlich gewaltige spanische Bürgerkriegsschuld sollte hierbei einen Aktivposten bedeuten, denn im Gegensatz zu den Italienern, die ihren Einsatz auch als politisch-ideologischen Freundschaftsdienst verstanden und schließlich nur die Erstattung eines Teils der Kosten einforderten, beharrte die Reichsregierung auf der Begleichung der gesamten Leistungen, die sogar die Personalkosten der Legion Condor umfassten. Der Gesamtwert dieser Schuld wurde bei Ende des Bürgerkriegs von den deutschen Stellen mit über 480 Millionen Reichsmark veranschlagt, ein gewaltiger Betrag, der die Abhängigkeit von Berlin festschreiben sollte. Hitlers Weltbild war von einem starken Antimarxismus geprägt, sodass für die Entscheidung zur Intervention in Spanien auch ideologische Gesichtspunkte herangezogen werden müssen. Allerdings hat Hitler diese Aspekte im Rahmen seiner strategischen Überlegungen stets taktisch eingesetzt. So zögerte er nicht, die abessinische Regierung im Krieg gegen Mussolini mit Waffen zu unterstützen. Das Dritte Reich belieferte sogar, wie erst kürzlich bekannt geworden ist, über griechische Zwischenhändler die republikanische Armee mit Waffen. Die Entscheidungen Hitlers konnten daher trotz starrer ideologischer Vorstellungen in einem hohen Grad flexibel sein, wie etwa der Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion Ende September 1939 belegt. Eine rein ideologische Erklärung reicht nicht aus, um das militärische Engagement in Spanien zu begründen, zudem die ideologische Ausrichtung der Nationalisten zunächst alles andere als eindeutig oder gar als faschistisch bezeichnet werden kann und darüber hinaus weder eine kommunistische Machtübernahme in Madrid bevorstand, noch Moskau in dieser frühen Phase in Erwägung gezogen hatte, auf der Iberischen Halbinsel einzugreifen. Hitler hatte zudem bis dahin an Spanien keinerlei Interesse gezeigt. Weder in Mein Kampf noch in früheren Aufzeichnungen lassen sich bemerkenswerte Hinweise auf Spanien erkennen. Vielmehr liegt der Schluss nahe, dass seine Einstellung gegenüber dem Erbfeind Frankreich im Kalkül Hitlers eine Rolle gespielt hat. Der Sieg einer Volksfrontregierung über die Aufständischen hätte unmittelbare Auswirkungen auf den nördlichen Nachbarstaat Spaniens gehabt, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls von einer Volksfrontregierung geführt wurde. Wenn man die nordafrikanischen Besitzungen Frankreichs und Spaniens mit einbezieht, entsteht ein territorialer Block, der in einem Bündnisfall das gesamte westliche Mittelmeer umfasst hätte. Zudem wäre möglicherweise die seit 1935 bestehende sowjetisch-französische Allianz nach Süden hin gestärkt worden. Dies wiederum hätte dazu geführt, dass die Sowjetunion weiter aus der außenpolitischen Isolierung gelöst und damit die nach Osten gerichteten expansiven Pläne Hitlers beeinträchtigt worden wären. Der Sieg einer dem nationalsozialistischen Deutschland dankbar verbundenen Fraktion hätte indes genau die gegenteilige Wirkung entfaltet und wiederum Frankreich unter Druck gesetzt. In diese Richtung verweist auch die persönliche Anweisung Hitlers an Botschafter Faupel im November 1936. Die deutsche Intervention habe das Ziel, dass nach Beendigung des Krieges die spanische Außenpolitik weder von Paris oder London noch von Moskau beeinflusst würde und sich Spanien daher in der bevorstehenden Auseinandersetzung über die Neuordnung Europas nicht im Lager der Feinde, sondern möglichst der Freunde Deutschlands befinde. Die Unterstützung der Nationalisten mittels einer verdeckten Operation bot die Aussicht auf einen raschen Sieg und auf die Verschiebung der regionalstrategischen Kräfteverteilung bei geringen Kosten. Möglicherweise trifft aber letztlich der Tagebucheintrag von Goebbels den Kern am besten. Zitat: Wir beteiligen uns so ein bisschen in Spanien, nicht sichtbar. Wer weiß, wozu es gut ist. Eintrag vom 27. Juli 1936. Es ist in der Vergangenheit viel spekuliert worden, ob deutsche Dienststellen vorab über die Putschabsichten informiert, in die Vorgänge sogar involviert waren und die Republik damit einer faschistischen Verschwörung zum Opfer gefallen ist. Derartige Mutmaßungen gehören genauso in das Reich der Legende wie die Behauptung der Existenz einer kommunistischen Verschwörung, der die Putschisten gerade noch zuvorkommen konnten. So bestanden zwar vielfältige Kontakte von Mitgliedern der Verschwörergruppe nach Deutschland. General Sanjurjo etwa hatte sich in Begleitung des ehemaligen Militärattachés Beigbeder im März und April 1936 in Berlin aufgehalten, um die Möglichkeit der Lieferung von Waffen zu sondieren, doch bestand dort keine Kenntnis über die Planungen. Ángel Viñas hat eine Vielzahl von Hinweisen zusammengetragen, die allein den Schluss zulassen, dass die Reichsregierung, die Nationalsozialistische Partei und alle ihre untergeordneten Dienststellen wie die Abwehr, der Sicherheitsdienst, die Auslandsorganisation der NSDAP oder das Auswärtige Amt durch die Ereignisse in Spanien völlig überrascht worden waren. Die italienische Regierung war dank der bestehenden engeren Kontakte zu den Umstürzlern über die Putschvorbereitungen besser auf dem Laufenden als die Deutschen. Auch der italienische Militärattaché am Konsulat in Tancred hatte seit Anfang Juni 1936 recht genaue Kenntnis des Vorhabens. Dennoch war Rom nicht direkt verwickelt, nachdem eine durch den Monarchistenführer Antonio Goicoechea erbetene finanzielle Unterstützung im Vorfeld abgelehnt worden war. Ebenso hielt sich die italienische Regierung nach Beginn des Aufstandes bei allen Sympathiebekundungen gegenüber den Putschisten zurück. Mussolini war auch keinesfalls gewillt, sich durch das mit den umstürzlerischen Monarchisten geschlossene obskure Abkommen von 1934 in seiner Entscheidungsfreiheit einschränken zu lassen. Für den offenbar am 27. Juli 1936 gefallenen Entschluss zur Unterstützung spielten verschiedene Faktoren eine Rolle. Möglicherweise hatte Mussolini zuvor von der Entscheidung in Bayreuth erfahren und wollte den Deutschen nicht das Feld allein überlassen. Aber auch ohne sein mögliches Wissen von den deutschen Interventionsabsichten zu diesem Zeitpunkt steht außer Frage, dass die Vorgänge in Spanien die Interessenssphäre Italiens im Mittelmeerraum berührten. Ein Schulterschluss einer siegreichen spanischen Republik mit der französischen Volksfrontregierung hätte zu einer Kräfteverschiebung in dieser Region geführt und damit die italienischen Interessen beeinträchtigt. Ein Sieg der Nationalisten in Spanien dank italienischer Hilfe eröffnete vielmehr die Aussicht, hier den Einfluss Italiens zu Lasten Frankreichs und Großbritanniens zu vergrößern. Besondere Ambitionen Mussolinis richteten sich dabei explizit auf den Balearenarchipel. Ein italienischer Stützpunkt auf einer der Inseln hätte eine große strategische Bedeutung gehabt, da damit nicht nur das westliche Mittelmeer ein Stück weit unter italienischen Einfluss geraten wäre, sondern vor allem, weil auf diese Weise die Verbindung zwischen Südfrankreich und den französischen Kolonien in Nordafrika und die für London vitale Mittelmeerroute direkt bedroht worden wären. Italien sollte auch später wenig Anstalten machen, durch ein mit Großbritannien Anfang 1937 geschlossenes Abkommen über die Erhaltung des Status quo im Mittelmeerraum, die Berücksichtigung der jeweiligen Sicherheitsinteressen sowie die Unterlassung von Maßnahmen in dieser Region, die vom jeweiligen Vertragspartner als feindlich wahrgenommen werden können, vom Engagement in Spanien und damit im westlichen Mittelmeer abzulassen. Letztlich kamen wohl auch ideologische Faktoren zum Tragen. Mussolini nahm seine Rolle als Begründer des Faschismus ernst. Und so empfand er sich, nicht zuletzt aufgrund der mannigfachen Kontakte, die mit führenden spanischen Faschisten und reaktionären Kreisen bestanden, als Pate der faschistischen nationalistischen Bewegung in Spanien. So konnte er wohl, zumal die Gewaltbereitschaft einen integralen Bestandteil der faschistischen Weltanschauung bildete, der Versuchung nicht widerstehen, die drohende Niederlage nach dem Scheitern des Putsches abzuwenden und zu versuchen, an der Entstehung eines weiteren faschistischen Staates mitzuwirken. Mussolinis imperiale Geltungssucht hatte in den vorangegangenen Jahren wiederholt zu mehr oder minder wahllosen militärischen Abenteuern auf Korfu und in Abessinien geführt, und die Entscheidung, in Spanien zu intervenieren, fiel noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Sieges in Äthiopien Anfang Mai 1936 und der Ausrufung des italienischen Imperiums. Das Engagement in Spanien hatte aber darüber hinaus auch eine innenpolitische Zielrichtung. Die dadurch hervorgerufene nationale Mobilisierung hat auch eine systemstabilisierende Wirkung entfaltet. Die Unterstützung für Franco wurde, im Gegensatz zu dem Verhalten Deutschlands, propagandistisch in Szene gesetzt, und der Spanienfeldzug sollte, im Gegensatz zum klassischen Kolonialkrieg in Abessinien, zum Siegeszug des Faschismus werden. Entsprechend schrieb Graf Ciano Ende März 1939 angesichts des Sieges Francos in sein Tagebuch: Das ist ein großartiger Sieg für den Faschismus, möglicherweise der bislang größte. Eintrag vom 28.03.1939. Schließlich nahm Mussolini aber das mit Waffenlieferungen verbundene Risiko erst dann auf sich, als klar zu sein schien, dass sich die französische Volksfrontregierung unter Léon Blum dazu entschlossen hatte, die Madrider Regierung zunächst nicht durch Waffenlieferungen zu unterstützen, und sich abzeichnete, dass die konservative britische Regierung, die der linksgerichteten Regierung in Spanien ablehnend gegenüberstand, sich ebenfalls aus dem Konflikt heraushalten würde. Mussolini setzte wie Hitler darauf, die entscheidende Hilfestellung für einen raschen Erfolg der Aufständischen zu geben, ohne damit große internationale Verwicklungen zu provozieren. Sie hörten Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 179, eine Limansland-Produktion 2020. Literaturhinweis: Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch Der Spanische Bürgerkrieg, Geschichte eines europäischen Konflikts von Carlos Collado Seidel. Das Buch ist erschienen im Verlag C.H. Beck, OHG in München 2006. No pasarán. Pasaremos. Langsam gehen die Kleiden wieder auf, und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Hier drinnen hab ich alles, was ich brauch. Ich glaub, ich geh nie wieder raus. Saufen kann ich schließlich auch allein. Zu Hause quatscht mir dabei keiner rein. Du sagst, du willst mit mir zusammen sein, aber nein, nein, nein, ich sage nein. Draußen wird alles immer schlimmer, ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für immer. Menschen machen Ärger, machen Dreck. Am besten schließt sich jeder selber weg. Denn wenn wir uns für immer isolieren, kann keinem jemals wieder was passieren. Will jeder auf der Welt so schlau wie ich, dann gäbe es Krieg und Terror nicht. Ich glaube echt, das Leben wird erst schön, wenn wir uns alle nie mehr wiedersehen. Draußen wird alles immer schlimmer, ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für immer, für immer. Ich wäre dafür, dass man aus Protest sogar das Protestieren lässt. Regt euch nicht auf, geht alle rein. Keine Warteschlange und auch kein Stress will, dass man mich in Ruhe lässt. Ich brauche doch nur mich allein. Draußen wird alles immer schlimmer. Ich bleib in meinem Zimmer. Quarantäne für der Gewinner, weil ich mein ganzes Leben lieber drin war. Quarantäne für immer, für immer, für immer. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Sí, ¿no? Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Woche vom 12. bis zum 19. Oktober 2020. Pandemie City, jeden Tag etwas Neues von der Corona-Seuchenfront. Mitte vergangener Woche hieß es plötzlich, Live-Musik in katalanischen Konzertsälen sei wieder zulässig. Diskotheken könnten wieder eröffnet werden, doch ohne die Tanzflächen benutzen zu dürfen und mit Sperrstunde bis 3 Uhr in der Früh. Die Tanzfläche soll mit Tischen besetzt werden und es darf nicht mehr als 50% Raumauslastung stattfinden. Es darf Live-Musik präsentiert werden und das Publikum muss Masken tragen, während es nicht konsumiert. Schwere Regel. Frage: Wer geht denn zu solch einer Trauerfeier noch hin? Auf der Plaza Sant Jaume hat sich seit einer Woche ein Protestcamp installiert. Der Verband der Diskothekenbesitzer fordert dort bessere Arbeitsbedingungen für den Sektor und Hilfen für den enormen Verdienstausfall, den diese Branche hat. Die Zelte sind alle in Richtung Generalitat ausgerichtet. Auf einem riesigen Plakat steht in schwarzen Lettern: Generalitat von Catalunya, wir werden euch nicht mehr wählen. Ich sagte eingangs, jeden Tag etwas Neues. Mittlerweile kann man schon sagen, jede Stunde etwas Neues. Auf meinem Monitor hier sehe ich gerade, dass die Universitäten alle schließen werden. Die Generalitat hat das beschlossen, angesichts der hohen Neuinfektionszahlen in dieser Woche. Und es wird davon geredet, alle Bars und Kneipen bis zum Monatsende zu schließen. Thema Monarchie und Alltag. Im ewigen Streit um die spanische Monarchie hat El Periódico de Catalunya am vergangenen Mittwoch anlässlich eines Besuchs des Monarchen Felipe VI. In Barcelona eine Umfrage durchgeführt. Die Frage lautete: Sind Sie damit einverstanden, dass die katalanische Landesregierung und das Rathaus von Barcelona nicht zum Staatsakt mit dem König erscheinen? Sí, ja, sagen 36,2%. No, nein, sagen 63,8%. Das heißt eine deutliche Mehrheit dafür, dass die Herrschaften dahin gehen. Thema Randale, ein Mitglied, der für ihre Radikalaktionen und Farbattacken berüchtigten CDRs. Das sind die Comités de la Defensa de la República, die Republikverteidigungskomitees, Straßenaktivisten, sehr oft auch von den Herrschaften mit Krawatte, Kim Torres ermutigt, wurde am Dienstag von einem Gericht freigesprochen. Es handelt sich um eine Frau namens Tamara Carrasco, die von der Staatsanwaltschaft wegen Terrorismus und Rebellion angeklagt war. Das Gericht sprach sie frei, weil keine konkreten Beweise vorlegen, die eine solche schwerwiegende Anklage rechtfertigten. Die Anschuldigungen gegen die Frau beruhten auf einem von ihr verschickten WhatsApp, das zum Besetzen von Bahnhöfen und zur Unterbrechung von Zuglinien aufrief. Die Frau hatte auch dazu aufgerufen, Öl auf die Autobahn zu schütten und Strohballen darauf anzuzünden. Feine demokratische Sache. Wie gesagt, alle, auch die Krawattenträger aus der Generalitat, waren empört über die Verhaftung der Frau, die nur von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe, hieß es seinerzeit in Hunderten von Erklärungen aus dem Separatistenlager. Fun City Barcelona. Die Anwohner der Via Olímpica fordern einen Stopp der Versteigerung von öffentlichen Immobilien an der Frente Marítimo. Das ist die Mehrseite der Via Olímpica. Ada Colau und das Rathaus sollen die Privatisierung des städtischen Eigentums sofort beenden und die Versteigerungsaktion stoppen. 26 Lokale stehen zum Verkauf. Im Wert von 70 Millionen Euro. Am kommenden 19. Oktober soll die Operation Ausverkauf stattfinden. Man hofft von Seiten des Rathauses, über 100 Millionen Euro zu kassieren. Die Sprecher der Nachbarschaftsvereine der Via Olímpica sehen das alles sehr kritisch. Man verstehe nicht, so ein Sprecher der Organisation, dass das Rathaus nach 30 Jahren Investitionen in die Infrastruktur dieser Zone und der Erhaltung der Zone an vorderster Meeresfront jetzt eine beispiellose Privatisierung dieser Zone einleitet. Die Anwohner fürchten, dass die Versteigerung die alten Probleme des Vergnügungsviertels zurückkehren lässt. Diskotheken, Drogenmarkt, Lärm, Schmutz und Raubüberfälle. Armut statt Barcelona. Nach aktuellen Studien von Caritas Spanien und der Stiftung Foessa anlässlich des Internationalen Tages der Arbeit am vergangenen Mittwoch befindet sich 16,4% der arbeitenden Bevölkerung in Spanien in einer krassen Armutssituation. Mehr als 7,8 Millionen Menschen leben in Haushalten, die von nur einer prekär beschäftigten Person unterhalten werden. Die Pandemie verschärfe laut Caritas das Phänomen der sogenannten schamlosen Beschäftigungsverhältnisse. 2,5 Millionen Arbeiter und Arbeiterinnen sind arm. Ein großes Problem stellen die missbräuchlichen Arbeitsverhältnisse dar, so Foessa. Nur 8,6% aller im vergangenen August abgeschlossenen Arbeitsverträge seien Festverträge. 56% Zeitarbeitsverträge, von denen 37,8% wiederum Verträge unter 7 Tage Laufzeit seien. Arbeitsverträge, die ein geregeltes und stabiles Leben ermöglichen, betrügen heute lediglich ein Fünftel aller Arbeitsverhältnisse, so Foessa weiter. Barcelona Crime City. Eine Großrazzia fand am vergangenen Mittwoch, dem 8. Oktober, im Stadtviertel Raval hier in Barcelona statt. Circa 1000 Polizeiagenten, bestehend aus allen drei Polizeigattungen Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana und Policía Nacional, stürmten im Morgengrauen 37 sogenannte Narcopiso-Drogenwohnungen. 61 Personen wurden festgenommen. 6 Kilo Kokain und Heroin wurden beschlagnahmt, 2 Kilo Amphetamine, 71.000 Euro Bargeld, 350 Marihuana-Pflanzen, 118 Mobiltelefone. Die Polizei schloss mit dieser Großoperation alle neu im Viertel entstandenen Narcopisos. Auch Wohnungen in El Prat, Cornea und Badalona wurden durchsucht. Die Operation Coliseo läuft bereits seit einem Jahr. Es ging darum, die sich neu in dieser Stadt etablierten Banden zu beobachten, ihre Strategien zu erkennen und sie dann unschädlich zu machen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die bedeutet einen weiteren Schlag gegen die international operierenden Banden, nachdem im Jahr 2018 schon die Operation Bakar und 2019 die Operation Surikat durchgeführt worden waren. Nach Nationalitäten geordnet wurden Pakistani für den Heroinhandel identifiziert, die zusammen mit rumänischen und nigerianischen Drogenhändlern die neuen Strukturen aufgebaut hatten. Im Rawal existierten Drogenumschlagsplätze, die von den Anwohnern schon 1000 Mal bei der Polizei angezeigt worden waren, kam es dort doch ständig zu Schlägereien, Lärm und Belästigungen von Anwohnerinnen und so weiter. Ein Superdrogentreff war bis jetzt die Calle Robadores Nummer 55, ein Gebäude, das die Mafia von Zeit zu Zeit immer wieder besetzte. Auch die Calle Hospital 116 war ein solcher Drogenhotspot, wo die Süchtigen ein- und ausgingen. Das heruntergekommene Gebäude ist übrigens Eigentum der Stadt Barcelona. Die dort legal wohnenden Mieter haben es schon seit langem satt, immer wieder die Polizei rufen zu müssen. Stadtverkehr. Immer mehr Verwirrung stiften die vom Rathaus designerten Radfahr- und Fußgänger- und nicht für Autos erlaubten Zonen und Streifen mit ihren zum Teil konfusen Punkten, Schachbrettmustern und Pfeilen. Sudokus nennt der Volksmund diese Zonen mittlerweile und niemand kann so genau sagen, wer dort eigentlich Vorrang haben soll. Räder, Elektroroller, Roller, Rollbrettfahrer oder Fußgänger, die sich mittlerweile überall von vorbeisausenden Verkehrsteilnehmern auf allen möglichen Rädern umzingelt und gehetzt fühlen. Als erschreckendes Horrorbeispiel schildert die Tageszeitung La Vanguardia de Barcelona den Radfahrweg auf der Via Augusta, wo mittlerweile niemand mehr durchblickt, was das weiße Schachbrettmuster und die Raumwürfel in Gelb überhaupt noch bedeuten sollen. Thema Ärztestreik. Für den 27. Oktober hat der Ärzteverband CESM, das ist die Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, einen Streik angekündigt. Man werde gegen das Dekret der Regierung protestieren, das sogenannte Billigärzte in die Krankenhäuser holen will, um die Pandemieprobleme zu bekämpfen und den Fachärztemangel zu beheben. Nach Monaten des Kampfes gegen die Pandemie an vorderster Front haben wir eine solche Abwertung unseres Berufsstands durch die Regierung nicht verdient, erklärte eine Sprecherin des Verbandes. Es geht schlichtweg gegen die Würde unseres Berufs. Das Decreto Real öffnet die Tore für außerkommunitäre Billigärzte auch aus Nicht-EU-Ländern ohne MIR-Zertifikat des spanischen Gesundheitsministeriums, bisher Voraussetzung für die Arbeit in einem Krankenhaus. 10.000 solcher Unter- bzw. Billigärzte ohne die MIR-Qualifikation sollen demnächst unter Vertrag genommen werden. Mit diesem Dekret wehrte man das eigene Studium und die akademische Basis des Medizinstudiums ab und verschlechtere die Qualität des Gesundheitswesens. Berufsfremde Billigmediziner ohne geeignete Qualifikation würden so auf die Patienten losgelassen und bildeten ein neues Gesundheitsrisiko, sagte die Sprecherin des Ärzteverbands. Ja, Weihnachten steht auch schon wieder vor der Tür. Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest 2020 unter der Pandemie wurden letzte Woche vom Rathaus bereits eingeleitet. Überall waren Beleuchtungskommandos in den Straßen der Stadt zu sehen, die die Seile zum Aufhängen der Straßenlichter an den Häusern befestigten. Die kommerziellen Ladenstraßen im Zentrum und im Eixample sollen dieses Jahr zwischen 50% und 75% mehr Weihnachtsbeleuchtung bekommen als in den vergangenen Jahren, so das Rathaus. Eine psychologische Maßnahme, um die traurige Pandemieatmosphäre aufzuheitern. Thema Geld her. Das Regionalparlament Kataloniens hat in einer Abstimmung am Freitag 31,765 Milliarden Euro zur Wiederbelebung der Wirtschaft vom spanischen Staat gefordert. Man wolle das Geld, so ein Sprecher von ERP, zur Umstrukturierung und für transformierende Projekte in Katalonien verwenden. Thema Covid-Seuche. Auch in Katalonien ist die Kurve der Neuinfektionen durch Covid wieder in die Höhe geschnellt. In den letzten 2 Wochen wurden über 200 Fälle pro 100.000 Einwohner registriert, der höchste Anstieg seit dem Beginn des Alarmzustandes im vergangenen März. 8.952 Neuinfektionen hat das Departamento de Salud in der letzten Woche registriert. Thema Barcelona Fun City Blues. Die Tageszeitung El País kam am Sonntag mit einem langen Artikel über den Blues eines historischen Stadtzentrums von Barcelona heraus. Zwei Drittel aller Läden der beliebten Calle Ferran im Zentrum der Stadt haben die Stahlrouladen heruntergelassen. Ein Hostel hat gerade mal 30% seiner Zimmer belegt und die Preise auf 30 Euro pro Übernachtung gesenkt. Jede Woche, wenn ein Chronist dort vorbeimarschiert, hat ein weiterer Laden zugemacht. Diese Woche ist es der Schminkartikel- und Handtaschenladen Zona Cero, ein wüster Ort, das nichts, schreibt El País. Der Pandemieschlag ist vernichtend gewesen. Von 60 Geschäften, Lokalen und Kneipen haben 40 geschlossen. Das sagt Monse mit traurigem Gesicht. Sie ist 63 Jahre alt und arbeitet seit 33 Jahren im Malereibedarfsgeschäft Bellas Artes, das seit 1969 existiert. Dieser Laden hält deshalb durch, weil hier sowieso nur Einheimische gekauft haben. Doch es sei traurig, diese Leere um sich herum zu sehen. Man hat Lust zu heulen, sagt Monse. Vor einem Jahr noch konnte man hier kaum noch über den Bürgersteig gehen. So dicht gedrängt wälzten sich die Massen an Touristen von der Rambla zu Plaza San Jaume hoch und wieder zurück. Der Artikel in El País über den San Ferran Blues resümiert. Es gibt jetzt zwei Barcelonas. Das der Leere, weil die Touristen verschwunden sind, und das, wo das Leben pulsiert, als wäre nichts gewesen. Das sind die normalen, traditionellen Stadtviertel mit autochtoner Bevölkerung. Und die letzte Meldung betrifft das Jahr 1492, Christoph Kolumbus. Am spanischen Nationalfeiertag, dem 12. Oktober, kam es hier in der Stadt zu verschiedenen Manifestationen nationalistischer Begeisterung und antispanischem Hass andererseits. Parteien der extremen Rechten, allen voran die faschistische Vox, versammelte sich zu mehreren hundert am Kolumbus-Denkmal am Ende der Rambla anlässlich dieses Tages der Hispanidad, wie das offiziell heißt. Es gab Hochrufe auf König und Nation, die nationale Einheit und Cristo Rey wurden gefeiert und es wurden Blumen niedergelegt in den Farben der spanischen Nationalflagge. Dann verbrannten Anhänger der Frente Nacional Identitario Partido Nacional Socialista Obrero Español, das sind also reine Nazis, Fotos der Separatistenpräsidenten Kataloniens Lluís Companys, Quim Torra und Carles Puigdemont. Die Frage ist jetzt, machten diese Leute sich strafbar, weil sie auch unter anderem den Faschistengruß zeigten, weil sie antikonstitutionelle, gegen die Verfassung gerichtete Parolen riefen. Andererseits versammelten sich ca. 300 Antifaschistinnen in Sarria, San Gervasi und riefen, Barcelona wird das Grab des Faschismus sein. Am Nachmittag dann versammelten sich größere Gruppen Antifas im Ciudadela Park und zogen zum Kolumbus-Denkmal, wo sie Bilder des Entdeckers Amerikas verbrannten. Nach ihrer Auffassung war Kolumbus ein Nazi und Faschist. Eine sehr gewagte Geschichtsklitterung. Niemandsland 914 FM. Es ist ein bisschen kühler Montag. Wir sind froh deshalb. Die Schwüle, die Hitze, das ist alles weg, das ist alles vorbei. Es gibt sogar ein paar kleine Wolken am Himmel und wir hoffen, dass es weiter ein bisschen regnen wird, damit die Stadt sauber gespült wird. Niemandsland 914 FM. Contrabanda. Thank you. jetzt Ohrringe aus Perlen tragen? Muss ich jetzt für euch auf den Krückstock gehen? Darf ich nie wieder einen Witz erzählen? Darf ich nie wieder in die Disco gehen? Bin ich zu gut drauf? Ist das ein Problem? Bin ich alt geworden? Bin ich jung geblieben? Ich mach Musik, das ist der Unterschied. Ich glaub, ich bin nicht normal. Sie ist nicht normal. Sie ist nicht normal. Bitte sei doch mal nicht so berufsjugendlich. Nina, sei doch mal nicht so berufsjugendlich. Die Leute nehmen das nicht ernst. Und es wird Zeit, dass du es lernst. Bitte sei doch mal nicht so berufsjugendlich. Bitte sei doch mal nicht so berufsjugendlich. Die Leute nehmen das nicht ernst, denn es ist nicht vernünftig. Na klar kann man gut drauf sein, doch nicht mehr mit 54. Die Leute mögen's nicht, es geht ihnen gegen Strich. Ich bin viel zu berufsjugendlich. Ich erfülle anscheinend nicht meine Pflicht. Ich trag zu oft ein Lächeln im Gesicht. Ich bin anscheinend schon uralt. Ich dreh die Musik auf, dass es knallt. Ich bin nur ich, hast du es geschnallt? Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 12. bis zum 19. Oktober 2020. Berlin, die Kampagne Unter 18 nie, keine Minderjährigen in die Bundeswehr, erklärt am Dienstag. Vergangenes Jahr hat die Bundeswehr 1705 unter 18-Jährige eingestellt. 747 von ihnen waren auch nach Ablauf der sechsmonatigen Probezeit noch minderjährig. Das entspricht über 43%. Die neuen Zahlen gehen aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Abgeordneten Helin Evrim Sommer von den Linken hervor. Entgegen den wiederholten Behauptungen von Peter Tauber, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, steht die Praxis der Rekrutierung Minderjähriger nicht in Einklang mit der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, sagt Kinderrechtsexperte Ralf Willinger von Terre des Hommes und Sprecher der Kampagne. Ganz im Gegenteil, Kinderrechte werden regelmäßig bei der Bundeswehr massiv verletzt. Beispielsweise durch Unfälle bei militärischen Übungen und Fälle von sexuellem Missbrauch und Gewalt. Es gibt keinerlei Schutzmaßnahmen davor und die Bundeswehr weigert sich seit Jahren, die entsprechenden Daten zu veröffentlichen. Die Mitglieder der Kampagne Unter 18 nie kritisieren, dass die Bundeswehr ihr Rekrutierungsinteresse über den Kinderschutz und die Erhaltung der Kinderrechte stellt. Die Bundesregierung muss endlich die wiederholten Aufforderungen des UN-Ausschusses für Kinderrechte umsetzen und das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre hochsetzen, fordert Wolfgang Buff vom Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Sprecher von Unter 18 nie. Nächste Meldung. Das Bremer Friedensforum und die AG Frieden von Aufstehen Bremen rufen zu einer Kundgebung für Julian Assange am 15. Oktober um 17 Uhr auf dem Bremer Marktplatz auf und teilten dazu am Dienstag mit. Mehr als 40 Menschenrechtsorganisationen setzten sich weltweit für Julian Assange ein. In der Bundesrepublik gibt es in zahlreichen Städten Solidaritätsaktionen, bei denen die Freilassung von Assange gefordert wird. Außerdem geht es bei den Aktionen um die Erhaltung der Pressefreiheit. Eine Auslieferung an die USA würde einen Präzedenzfall für alle Journalisten und Journalistinnen schaffen, die geheime Informationen von öffentlichem Interesse publizieren. Für die Friedensbewegung ist es unerträglich, wenn die bestraft werden, die Kriegsverbrechen öffentlich machen und nicht die, die sie begehen. Eine Meldung aus Bamberg. Auch bei einer ähnlich beruflichen Belastung wie die Väter haben während des Lockdowns im Frühjahr meist die Mütter die Kindesbetreuung geschultert. Eine Studie im Rahmen des Nationalen Bildungspanels zeigt zudem, dass fast ein Drittel der älteren Schulkinder um die 14 Jahre sich überwiegend selbst überlassen blieb. Was dies mit Blick auf die Herausforderungen des Homeschoolings für Folgen habe, müsse in weiteren Untersuchungen analysiert werden, wurde aus dem am Bamberger Leibniz-Institut für Bildungsverläufe angesiedelten Projekt am Dienstag mitgeteilt. Das Zusammenspiel von Kinderbetreuung und Beruf habe ab Mitte März für mehr als 4 Millionen berufstätige Eltern aufgrund von pandemiebedingten Schul- und Kitaschließungen schlagartig nicht mehr funktioniert, erläuterten die Forscher. Die Daten zeigen, dass auch in der Krise vor allem Müttern die zentrale Rolle bei der Betreuung zukam. Bei allen untersuchten Familien betreuten Mütter ihre Kita- und Schulkinder während der Pandemie häufiger alleine als Väter. Bevölkerungszahl leicht rückläufig. Wiesbaden. Die Bevölkerungszahl in Deutschland ist erstmals seit 10 Jahren leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lebten zum 30. Juni 2020 rund 83,1 Millionen Menschen in Deutschland. Das seien 40.000 weniger als ein halbes Jahr zuvor, minus 0,05%. Ein Grund dafür sei die verminderte Zuwanderung aufgrund der Corona-Pandemie. Ab März sei insbesondere bei den Zuwanderungen ein starker Einbruch zu beobachten, erklärten die Statistiker. So habe die Nettozuwanderung mit 17.000 Menschen laut vorläufiger Ergebnisse deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen, plus 167.000. Ein bedauernswerter Unfall ist nach einem Protest gegen Autobahnausbau geschehen, Gießen. Im Zug der Proteste gegen den Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen sind am Dienstag bei einem Unfall auf der südlich gelegenen A3 mehrere Menschen schwer verletzt worden. Am Morgen seilten sich bei Idstein Umweltschützer von einer Brücke über der A3 ab, um gegen den Ausbau der A49 zu demonstrieren, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Die Beamten sperrten daraufhin beide Fahrspuren zwischen Idstein und Bad Camberg. Es bildeten sich kilometerlange Staus in beiden Richtungen. An einem Stauende ereignete sich laut Polizei dann der schwere Unfall. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Thema Korruption in Deutschland. Berlin. Bei der Strafverfolgung von Unternehmen, die im Ausland Bestechungsgelder zahlen, hat Deutschland aus Sicht der Organisation Transparency International nachgelassen. Sowohl die Zahl der eingeleiteten Ermittlungen als auch der eröffneten Verfahren gegen große Unternehmen habe in den vergangenen Jahren abgenommen, heißt es im Bericht Exporting Corruption, den der Verein am Dienstag vorgestellt hat. Darin untersucht die Organisation regelmäßig entsprechende Aktivitäten von 47 Ländern, von denen 43 die Konvention gegen Bestechung ausländischer Amtsträger der Internationalen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD unterschrieben haben. He is back. Er ist wieder da. Trump kehrt auf die Wahlkampfbühne zurück. Washington, US-Präsident Donald Trump hat sich bei der Rückkehr auf die Wahlkampftribüne nach seiner Covid-19-Erkrankung von Anhängern in Florida feiern lassen. Ich fühle mich so stark, sagte Trump während des einstündigen Auftritts in Sanford bei Orlando am Montagabend Ortszeit. Der 74-Jährige erklärte, wie schon am Wochenende, er sei nun immun. Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen. Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben. Genf, Thema Naturkatastrophen. Angesichts zunehmender Naturkatastrophen weltweit haben Experten bessere Frühwarnsysteme gefordert. Künftig müsse das Motto gelten. Fragt nicht, wie das Wetter wird, sondern was das Wetter tun wird, hieß es in einem am Dienstag zum Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen. Laut dem von der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, koordinierten Bericht wurden in den vergangenen 50 Jahren weltweit mehr als 11.000 klima- und wetterbedingte Naturkatastrophen registriert, mit geschätzten Schäden für die Weltwirtschaft in Höhe von 3,6 Billionen US-Dollar. Thema Diktatur in der Türkei. Prozess gegen Yücel in Istanbul ist vertagt worden. Istanbul, ein Verfahren gegen den Weltjournalisten Deniz Yücel wegen Beamtenbeleidigung in der Türkei, ist auf kommendes Jahr vertagt worden. Das Gericht im Istanbuler Viertel Kaklayan habe den nächsten Prozesstermin auf den 9. September 2021 festgesetzt, sagte Yücels Anwalt Veysel Ok gegenüber deutscher Presseagentur am Dienstag. Yücel soll bis dahin in der BRD vernommen werden. Die Anklage wirft Yücel vor, den Staatsanwalt Hassan I. im Februar 2019 mit einem Tweet beleidigt zu haben. Thema Jahrestag der Rebellion in Chile. Santiago de Chile. Zum ersten Jahrestag der Rebellion in Chile gegen das rechte Regime von Präsident Sebastián Piñera plant die Polizei einen Großeinsatz. Rund 40.000 Beamte werden am 18. Oktober im Einsatz sein, wie die Zeitung El Mercurio am Dienstag unter Berufung auf den ranghohen Polizeigeneral Ricardo Yáñez berichtete. Im Oktober und November 2019 waren in Chile täglich Tausende auf die Straßen gegangen, um einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie die Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem zu fordern. Mehr als 30 Menschen kamen dabei ums Leben. Wir befinden uns im Krieg gegen einen mächtigen, unversöhnlichen Feind, erklärte Piñera bereits am 20. Oktober 2019 nach einer Krisensitzung mit General Javier Iturriaga, der mit der Wiederherstellung der Sicherheit in Santiago de Chile beauftragt worden war. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte erlitten bei den Sozialprotesten 460 Demonstranten Augenverletzungen, weil die Beamten teilweise offenbar gezielt mit Gummigeschossen in Gesichter feuerten. Zwei erblindeten vollständig, 35 weitere verloren ein Auge. Wir haben viele Lektionen gelernt, sagt Yáñez nun. So seien über 7.000 Beamte in Menschenrechtsfragen und moderner Polizeitaktik geschult worden. Hört, hört. Zuletzt hatten die Proteste in Chile wieder zugenommen. Am 25. Oktober stimmen die Chilenen darüber ab, ob sie eine neue Verfassung wollen. Dies war eine der Kernforderungen der Demonstranten im vergangenen Jahr. Der aktuelle Text von 1980 stammt noch aus Zeiten der rechten Diktatur von General Augusto Pinochet. Das ist ein Gruß aus der Freien Republik Churangrati. Ich übersetze mal gerade. Es heißt also, mutig schreitet der Wasserbüffel am Morgen zum Fluss, wo das Krokodil lauert. Ich übersetze nochmal, das bedeutet, Niemandsland ist eine kritische und mutige Sendung, die sich gegen die Herrschenden stellt. Wir danken den Freunden aus Churangrati. Thema Corona und die Freiheit. Die Nacht ist in Verruf geraten, schreibt der Spiegel diese Woche in seiner Ausgabe. Techno-Raves, Bars und Spontanfeten im Park gelten in Zeiten von Corona und Sperrstunden als verdächtige Hotspots. Drängt uns die Krise in ein neues Biedermeier über eine Tageszeit, ohne die viele nur schlecht leben können. Die Nacht. Ab Samstag, dem 10. Oktober, gilt in der deutschen Hauptstadt eine Sperrstunde. Zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens müssen alle Restaurants und Bars geschlossen sein. Selbst Tankstellen und die berühmten Spätis müssen ihre Bierkühlschränke zusperren. Das gab es seit 1949 nicht mehr. Egal was los war, ob die Mauer gebaut wurde oder sich Autonome und die Polizei prügelten. Die Freiheit, sich rund um die Uhr betrinken zu können, war heilig. Berlin, die offene Stadt. Schloss und Tal, barer Lot. Doch die Wissenschaft kann gnadenlos sein. Zwei wirksame Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, so eine neue Studie der CDC, das ist die amerikanische Bundesbehörde für Infektionskrankheiten, sind Maske tragen und Bars schließen. Dabei hatten die meisten Clubs im März schon freiwillig zugemacht, noch bevor der Senat die Kontaktbeschränkungen für die Stadt beschloss. Es war der Versuch, vernünftig zu sein, einer Branche, die eigentlich für die organisierte Unvernunft zuständig ist. Und nun das. Irgendetwas scheint da gründlich schiefgegangen zu sein. In einer Krise wird deswegen als erstes die nächtliche Ausgangssperre verhängt, also die Freiheit aufgehoben, sich im Dunkeln zu bewegen, sagt der französische Nachtgeograf Luc Gwiazinski. Die Nacht ist nicht nur eine Tageszeit, sie ist ein Raum und im Zweifel ein Raum der Freiheit. Corona-Sperrstunde in deutschen Großstädten. Ein Blick auf die Uhr, das Wegebier in der Hand, im Hintergrund steht schon die Polizei. Denn es ist 23 Uhr in der Hauptstadt. Ab jetzt müssen die beliebten 24-Stunden-Läden, die Berliner Spätis, schließen. Ebenso Restaurants und Bars. Viele halten sich dran, doch längst nicht alle. Die Simon-Dach-Straße, der Kneipenkiez im Bezirk Friedrichshain. Auch hier ist vergleichsweise wenig los. Die Menschen stehen halt einfach vor Restaurants und quatschen. In Frankfurt ist es tatsächlich schon zappenduster. Die Corona-Sperrstunde ist nicht willkommen, trotzdem herrscht überwiegend Verständnis. Ich denke, dass es halt für die Betriebe hier wesentlich nicht so gut ist und schade. Aber ich denke, es ist jetzt gerade momentan nicht anders möglich. Ja, ist natürlich scheiße, ne? Man will freitags ja losgehen und Spaß haben und jetzt wird alles zugemacht. Sobald die Zahlen steigen, müssen wir auch als Bürger reagieren und von daher finde ich es in Ordnung, dass wir jetzt nach Hause gehen. Corona-Razzia in einer Shisha-Bar in Hamburg. Die Hansestadt gilt noch nicht als Risikogebiet. Mit 15 Beamten kontrolliert die Polizei die Räumlichkeiten. Klar, da treten die meisten Gäste lieber den Rückzug an, mit Entschuldigung des Barbesitzers. Entschuldigung, wenn es Kontrollen gibt, dann kommt doch Gewalt vorbei. Das ist normal. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Wir kennen es auch nicht. Hier greift die Polizei mit harten Kontrollen durch und sieht sich bei den Maßnahmen auch voll bestätigt. In der überwiegenden Anzahl der Kontrollen haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Kontaktlisten mangelhaft gepflegt werden. Es waren Gäste in der Liste eingetragen, die gar nicht da waren. Es waren aber auch Gäste anwesend, die sich nicht eingetragen hatten. Zurück nach Berlin. Der Pizza-Imbiss hat um 1.20 Uhr immer noch auf und wird rege besucht. Was soll der Wirt machen? Es sind ja schließlich noch Gäste da. Die Polizei kommt, verwarnt und geht wieder. Kein Bußgeld, kein Durchgreifen. Die Odessa-Bar in Berlin-Mitte nachts um 3. Menschen tanzen dicht an dicht. Eine potenzielle Superspreader-Party. Die Polizei ist nirgends zu sehen. Ein Ort, wo soziale Vermischung möglich ist und anders sein und sich ausprobieren. Von der Nacht ist die Rede und von ihren Höhlen, den Kneipen. Wo nicht vor jeder Geste im bürgerlichen Gesetzbuch nachgeschlagen werden muss. Eine Gesellschaft braucht diese Orte, weswegen Wierzinski und andere in ihrem Neidmanifesto ein Recht auf die Nacht fordern, ein Bürgerrecht auf kontrollierte Transgression. Aber mit der Kontrolle ist das so eine Sache. Die Infektionszahlen in 4 Berliner Innenstadtbezirken sind die eines Risikogebiets. Und verantwortlich werden vor allem die jungen Leute gemacht, die in der Nacht das gesucht haben, was viele in der Nacht eben suchen. Nähe zu anderen, den Rausch, das Ungeplante. Neben der offiziellen Nacht, über die die Ordnungsämter Bescheid wissen, scheint es noch eine andere Nacht zu geben, die, über die nichts bekannt ist. Und jetzt also Kontaktverfolgungsliste, Sperrstunde. Als die Sonne untergeht, tanzen die Ersten auf der Party in Charlottenburg. Andere sitzen auf Holzbohlen und Bierkästen. Joints gehen herum, ein Paar teilt sich eine Pille. Möglich, dass sich mancher weiße Bahnen von seinem Handy-Display schnupft. Möglich auch, dass andere sich zu viert in eine Toilettenkabine zwängen und erst nach einer Viertelstunde wieder herauskommen. Die Nacht ist nicht immer geeignet für die Blicke der Öffentlichkeit. Es wird gestritten um die Nacht, aus unterschiedlichen Gründen. Politiker und Virologen sorgen sich wegen der hohen Infiziertenzahlen in Bezirken wie Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte oder Tempelhof-Schöneberg. Clubbetreiber sorgen sich, weil sie Angst um ihre Existenz haben. Regulierung, da sind sich fast alle einig, ist lebenswichtig, Freiheit aber auch. Kann beides zusammengehen? Muss beides zusammengehen in einer aufgeklärten Gesellschaft? Wenn ja, dann wie? Anders als die aufgeregten Nachrichten über Corona-Partys es behaupten, das weltberühmte Berliner Nachtleben steht still. Über 140 Clubs gab es im März. Auf den Flughäfen drängelten sich freitags die Gäste, die mit den Billigfliegern gekommen waren. Montags vormittags ging es wieder nach Hause. Jetzt ist noch ein Fünftel der Clubs geöffnet. Die, die einen Garten haben, verkaufen draußen Getränke. Sektgarten nannte es das About Blank Link, ein Laden am Ostkreuz. Getanzt werden durfte nicht. Madrid. Spanien verbietet die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Firmen, in denen Frauen und Männer für gleichwertige Arbeit ungleich bezahlt werden, drohen in Spanien künftig hohe Geldstrafen. Die zuständige Ministerin sieht darin einen Schritt gegen die Wirtschaftskrise. Frauen und Männer dürfen in Spanien zukünftig bei gleichwertiger Arbeit nicht mehr ungleich bezahlt werden. Das hat die Regierung laut Nachrichtenagentur Reuters und spanischen Medienberichten am Dienstag per Dekret erlassen. Firmen werden nun dazu verpflichtet, ihre Gehaltstabellen offenzulegen und sie nach Geschlecht aufzuschlüsseln. Außerdem sind Grundsätze vorgesehen, anhand derer die Gleichwertigkeit verschiedener Arbeiten bestimmt werden kann. Firmen, die gegen das neue Gesetz verstoßen, sollen mit Geldbußen in Höhe von bis zu 187.000 Euro bestraft werden. Ab heute können ein Mann und eine Frau in unserem Land, in unseren Firmen, nicht mehr ungleich bezahlt werden. Das ist vorbei, sagte Arbeitsministerin Yolanda Díaz laut Fernsehsender RTVE im Anschluss an ein Treffen des Ministerrats. Gleichstellungsministerin Irene Montero ordnete das Dekret als Schritt im Kampf gegen die aktuelle Wirtschaftskrise ein. Zitat: Die Botschaft ist sehr klar. Um uns von dieser Notfallsituation zu erholen, müssen wir als Frauen für gleiche Arbeit auch das Gleiche verdienen wie die Männer. In Spanien ist die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen mit 21% ähnlich hoch wie in Deutschland. Estem escoltant Mi Man's Land. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrage. Ich halt dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest, die Tasche ist groß. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Und eigentlich sind wir viel zu lang zusammen, um jetzt damit aufzuhören. Aber das ist ein verdammt beschissener Grund. Aber mir ist nicht egal, wie gut du mich kennst. Mir ist nicht egal, wie du mich nennst. Und mir ist nicht egal, wo du gerade bist. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Tut mir so leid, Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas. Pocahontas. Und es tut so leid. Ich halt dich nicht fest und lass dich nicht los. Ich halt dich nicht fest. Thema Kino im Niemandsland. Es geht um das Filmerbe der DDR. Was ist daraus geworden? Mit der DDR verschwand auch die staatliche Filmgesellschaft DEFA mit dramatischen Folgen für ostdeutsche Filmemacher, schreibt die Deutsche Welle. Auch das DDR-Filmerbe war in Gefahr. 17. Mai 1946, die Geburtsstunde der DEFA, lange vor der Gründung der DDR. An jenem Tag erteilte der Kulturbeauftragte Oberst Sergei Tulpanow von der sowjetischen Militärverwaltung die erste Drehlizenz. 3 Monate später erfolgte die Eintragung ins Handelsregister. Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, hat in ihrem über 40-jährigen Bestehen mehr als 700 Spielfilme, 2250 Dokumentar- und Kurzfilme, 2000 Wochenschauen, 950 Trickfilme und zahlreiche Synchronisationen hervorgebracht. Das Staatsunternehmen hatte den Auftrag, mit historischen Propagandastreifen und passenden Gegenwartsfilmen die DDR-Bürger für die Idee des Sozialismus zu mobilisieren. So standen Themen wie der Kampf gegen den Faschismus, die Arbeitswelt oder der Alltag der DDR im Fokus. Trotz der Einschränkungen und der Einmischung bei den Produktionen durch die zentrale staatliche Leitung im Ministerium für Kultur gab es auch jene Filmemacher und Autoren, die ihren eigenen künstlerischen Stil entwickelten, abseits der rigiden Parteilinie. Ein gutes Beispiel dafür ist der Filmemacher Konrad Wolf, von dem später die Rede sein wird. So sind auch Filme entstanden, die sich den gegebenen Machtstrukturen widersetzten und indirekt auf die Probleme und Missstände im Land hindeuteten, wie etwa Die Architekten von Peter Kahane. Nicht alle haben es auf die Leinwand geschafft, einige wurden sogar erst nach der Wende gezeigt. Nach der Wiedervereinigung, wie gesagt, wurden die Studios privatisiert, die Filme in die Stiftung überführt. Doch was ist aus den Machern geworden? Ich hatte wie manch andere Kollegen von mir eine sehr schwierige Stätte aufzusuchen. Genannt Arbeitsamt, erinnert sich Marion Rasche, für die die Arbeitslosenphase glücklicherweise nicht so lange währte. Sie hat durch die Arbeit an Dokumentarfilmen über die Künstlerszene im Osten Fuß fassen können und arbeitete nach der Wende bis zur Pensionierung an verschiedenen Produktionen für die öffentlich-rechtlichen Sender. Wir hatten so viel Vernunft zu erkennen, dass dieses große DEFA-Studio in der Form keine Chance hatte zu überleben. Aber wir hofften, dass es in einer kleineren Form weiter bestehen könnte. Aber so kam es eben nicht. Viele Filmemacher der DDR gingen nach der Wende in Rente oder wurden arbeitslos. Im Westen war der Markt genügend bestückt. Wir konnten nicht aus dem Osten daherkommen und auf Aufträge hoffen. Die westdeutschen Kollegen sind uns nicht in die Arme gefallen und haben gesagt, na endlich sind wir zusammen, sagt Marion Rasche. Nur wenige Filmschaffende haben es geschafft, im vereinigten Deutschland Fuß zu fassen. Und tatsächlich hat auch niemand auf sie gewartet, ergänzt Stefanie Eckert. Einen großen Ruf nach neuen Filmemachern und Schauspielern aus der DDR gab es nicht. Es gab auch kein Zusammenwachsen in der Filmindustrie, sondern eine Auflösung der ostdeutschen Filmindustrie und ein Anpassen zahlreicher Filmemacher an die neuen Strukturen in der BRD. Wir wollen nun einen großen Filmemacher der DDR exemplarisch vorstellen, den Herrn Konrad Wolf. Der war nämlich nicht nur Filmemacher, sondern auch Politiker. Konrad Wolf drehte zwischen 1955 und 1979 insgesamt 14 Spielfilme und war der bedeutendste Regisseur der frühen DDR. Doch Konrad Wolf war als Präsident der Akademie der Künste der DDR auch lange Jahre Funktionär, nämlich von 1965 bis 1982. Wolf hat unter dem Spagat zwischen Kunst und Politik wohl auch gelitten. Ein wichtiger Film von Konrad Wolf aus der frühen Phase heißt Genesung von 1956. Nach seinem Regiedebüt Einmal ist keinmal, einem der wenigen DDR-Heimatfilme, dreht der gerade 30-jährige Konrad Wolf 1956 zwei Filme, die zeigen, was künstlerisch möglich war in der Produktionsfirma DEFA. Lissi ist das Porträt einer jungen Frau in Zeiten des nationalsozialistischen Aufstiegs. Genesung verfolgt die Geschichte eines Mediziners in Nazi-Deutschland und der DDR. Ein überaus interessanter und wichtiger Film ist der Film Sterne von Konrad Wolf. In Sterne geht es um deutsche Besatzungssoldaten während des Zweiten Weltkriegs in Bulgarien. Angeschnitten wird im Film auch ganz direkt das Thema Holocaust. Sterne ist damit der erste Film, der die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten ins Kino bringt. In Westdeutschland, wo Sterne gekürzt läuft, stößt das auch auf Kritik. Sehenswert ist auch Wolfs nächste Arbeit, Professor Mamlock von 1961. Der Film schildert ergreifend und detailgenau, wie jüdische Mitbürger bereits in den letzten Jahren der Weimarer Republik in Deutschland drangsaliert werden, hier am Beispiel eines angesehenen Arztes. Das Drehbuch entstand auf der Grundlage eines Theaterstücks, geschrieben von Konrad Wolfs Vater, dem Dramatiker Friedrich Wolf. Du bist voller Sorgen. Wird es nach dem letzten Völkermord doch noch einen Krieg geben? Du ängstigst dich um deinen Sohn, um deine Tochter, um deinen Mann. Sind unsere Hoffnungen und Pläne nicht auf Sand gebaut? Ist in dem lärmenden Vorwärtsstürmen der Welt noch Platz für Güte und Menschlichkeit, für Demokratie und Freiheit, Geist und Harmonie? Du willst nicht wahrhaben, dass du nachts aufwachst und in die Dunkelheit starrst. Wem von uns geht es anders? Aber das ist kein Grund zum Verzweifeln. Freude schöner Götterfunken. Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Was hier gehört. Wie die letzte Stunde des alten Jahres 1932. Wo Freundschaft und Liebe ist, wird die Vernunft siegen. Über den Sog in die Barbarei. Wer weiß noch nicht, wie denn morgen ist schon. Dann rief vom Kommunisten raus, bevor in Dosen. Rapp, rapp, rapp, rapp, was ist das? Wir sind hier geboren. Unsere Sprache, unser Volk. Wir sind Deutsche. Ich bin Jude. Die haben es mir beigebracht. Ich verlasse Deutschland. Kneifen? Vor einem Spuk, der morgen verrauscht ist? Ich habe Angst. Ein Film, der auf Kritik bei den Behörden der DDR stößt, ist Der geteilte Himmel von 1964. Und der Film stößt auch nicht nur auf positive Kritiken. Der geteilte Himmel nach dem bekannten Roman von Christa Wolf thematisiert unter anderem auch das Thema Republikflucht. Deshalb wird der Film in späteren Jahren immer mal wieder aus dem Verkehr gezogen. In der Bundesrepublik stößt der geteilte Himmel auf ein sehr positives Echo. Verständlich. Ein sehr wichtiger Film im Schaffen von Konrad Wolf ist der Film Ich war 19 von 1968. Seinen vielleicht persönlichsten Film legt Wolf 1968 mit Ich war 19 vor. Er zeigt einen deutschen Soldaten in den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges sowie unmittelbar nach Kriegsende. Im Einsatz für die Rote Armee sorgt Gregor Hecker, gespielt von Jackie Schwarz, als Kommandant in einem von Nazis befreiten Dorf für den gesellschaftlichen Übergang. Der Film beruht auf eigenen Erfahrungen Wolfs. Ebenfalls auf die eigene Biografie kann Wolf für Mama, ich lebe zurückgreifen. Der Regisseur hatte Deutschland 1933 mit seinen Eltern verlassen und in der Sowjetunion eine neue Heimat gefunden. Er war Soldat und gehörte 1945 zu den Truppen, die Berlin befreiten. Die Beziehung zwischen Russen und Deutschen wurde so zu einem Lebensthema für Wolf, der auch die sowjetische Staatsangehörigkeit besaß. Und nicht zuletzt Solo Sunny von 1978. Wolfs letzter Spielfilm Solo Sunny gilt heute zu Recht als Klassiker des Kinos der DDR. Die Geschichte der Sängerin Ingrid Sunny Sommer, gespielt von Renate Krössner, ist ein sensibel in Szene gesetztes Künstlerporträt mit einem realistischen Blick auf den Alltag in der DDR. Der Film ist auch in der Bundesrepublik ein Erfolg und gewinnt unter anderem bei der Berlinale den Preis der Filmkritiker. So, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland und Kontrabanda FM, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen schöne Tage, ruhige Tage, Tage ohne Panik, ohne Hass, ohne Krankheit, ohne Covid-19. Bleiben Sie gesund und verfolgen Sie weiter Niemandsland und auch die anderen Sendungen von Kontrabanda FM. Gehen Sie auch zu unserem Podcast. niemandsland.kontrabanda.org oder niemandslandradio.blogspot.com. Ich bedanke mich. Agur, adeo, tschüss, goodbye. Ha ha ha. Planet Eisenhowers und Montgomerys getrennt, die mit ihren Spitzen an der Elbe stehen. Feldmarschall Nobel hat sich erschossen. Wien ist befallen. Wir stehen vor Grün. Ich sehe Straßen mit deutschen Schildern. Das ist meine Heimat, sagt man. Ich war 8 Jahre alt, als meine Eltern sie verlassen mussten. Soldaten und Offiziere der 9. Armee, die Seelower Höhen sind gefallen. Berlin liegt unter Artilleriebeschuss. Ich bin in Moskau aufgewachsen. Dort lebt meine Mutter. Ich ging an die Front wie alle dort. Soldaten der 309. Infanteriedivision. Widerstand heißt Tod, Gefangenschaft, Leben und Rückkehr zur Familie. Fast täglich spreche ich solche Sätze. Schüsse sind die Antwort. Überläufer kommen selten. Wartet nicht bis 12:05. Ich bin 19 Jahre alt. Komm raus! Dir passiert nichts. Ergib dich! Wo sind die Ladies? Wo sind die Jungs? Seid ihr bereit für die Perfektion? Kauf mich auch. An dieser Stelle sei schon mal gesagt, dieser Abend ist legendär, liebe Freunde. Ich möchte euch gerne alle mit nach Hause nehmen. Im Kühlschrank steht noch Bier. Okay. Nicht zu alt, nicht zu jung, nicht zu schlau, nicht zu dumm, völlig banal, exakt neutral, völlig banal. Völlig egal!